Okay, können wir dann anfangen? Also dann wünsche ich erstmal einen guten Abend und eine Grüße. So, schöne Grüße. Ich verleihe heute Theorie-Praxis-Pokal meine Stimme zu der Veranstaltung, wo wir über das Buch Spektakelkunst Gesellschaft herausgegeben, unter anderem von Stefan Kriegert, der heute auch da ist und auch Mitautor eines Beitrags. Auf der anderen Seite Zwi vom Autorenkollektiv Biele Baumeister, Zwi Negator, die auch zwei Bücher herausgegeben haben beim Schmetterling Verlag. Dort sind das eine stellt die Geschichte der SI dar, auch mit einer dazugehörigen Kritik. Das andere hat nochmal viele Anmerkungen, auch wo viele Sachen nochmal spezieller reingegangen sind. Zu dem Inhalt dieses Buchs wird Stefan Kriegert gleich selber noch was sagen. Ich wollte jetzt nur noch kurz darauf hinweisen, wir machen es vielleicht am besten erst so, dass er den ersten Vortrag macht über die Geschichte, dann deine Kritik an der SI und die Darstellung, die du darstellen wolltest, dann darauf nochmal als dritten Beitrag dann eine Problematisierung anhand auch dem zweiten Beitrag, der in dem Buch vom Autorenkollektiv verfasst ist. Dann könnte es Fragen geben, Verständnisfragen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir die Autoren erstmal selber die Möglichkeit bieten, aufeinander einzugehen oder auch zwischendrin schon während der anbahnenden Kontroverse wäre dann die Möglichkeit für alle Beteiligten selber zu intervenieren und eigene Gebiete aufzumachen oder Themen nochmal zu verfassen oder auch Kritik an uns allen zu üben. Und dann ist morgen früh. Ja, habe ich doch gesagt, dass er was zum Buch sagt. Soll ich gleich loslegen? Okay.